Pardon, wenn ich Sie störe, hier in Ihrem Feld im Zelt. Oh, ich weiß, Manöver sind sehr wichtig für die Welt. Wahrscheinlich planen Sie gerade heute den großen Sieg. Und es wäre besser, wenn ich schwieg. Doch schenken Sie mir einen kleinen Augenblick Gehör. Schieben schlägt er, es kann gar nicht anders sein. Sowieso doch immer wieder ein. Ach, könnte ich nicht ohne ihn und all die anderen gehen? Mit 10 Soldaten ist das Spiel doch auch sehr schön. Monsieur le Général, Monsieur le Général, was will das Militär bloß von meinem Pierre? Er ist doch wirklich nur geeignet für l'amour. Nicht fürs Militär. Auf große Strategie verstand er sich noch nie. Und jeder leise Knall bringt ihn gleich zu Fall. Was will das Militär bloß von meinem Pierre, Monsieur le General? Monsieur.